Handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Funkfassung und Regie Horst H. Vollmer. Teil 2. Sie hat recht. Wir können nicht beweisen, dass er die Klapperschlangen gekauft hat. Obwohl wir wissen, dass es war. Weißt du, ich habe von Anfang an geahnt, dass diese Schlangen aus einer kommerziellen Quelle stammen. Und ganz tief im Herzen wusste ich, dass sie aus Texas gekommen sind. Das war ja nur logisch. Warum sollte man bis nach Florida runterfahren, wenn man das, was man wollte, praktisch nebenan haben konnte? Richtig, ja. Also, sobald Quinn auf der Bildfläche erschien, beschloss ich, mich auf die Geschichte mit den Schlangen zu konzentrieren. Einen Aspekt, um den wir uns nie in dem Maß gekümmert hatten, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Vor allem, weil das persönliche Ermittlungen und Reisespäßen erforderte. Und wenn der Chef Geld ausgeben soll, naja, also verdammt, es wäre leichter, mit falschen 10 Walnüsse zu knacken. Aber ich kenne da einen Mann, einen alten Ermittlungsbeamten vom Texas Bureau. Der schuldete mir noch eine Gefälligkeit. Also schickte ich ihm einiges Material, Fotos von Quinn und Bilder von den Klapperschlangen. 9 insgesamt, wie sie an einer Wäscheleine hängen, nachdem wir sie getötet hatten. Wie habt ihr sie getötet? Mit Schrotflinten, die Köpfe einfach weggepustet. Ich habe auch mal eine Klapperschlange getötet, ja. Mit einer Gartenhacke. Also ich glaube, diese Biester hätte man nicht mit einer Hacke umbringen können, nicht mal verletzen. Die kleinste war über 2 Meter lang. 9 Schlangen? 9 Mitglieder des Blue River Ausschusses, eine hübsche, sehr sinnige Übereinstimmung. Oh ja, sehr sinnig. Bill, mein Freund aus Texas, ist ein energischer Mensch. Er hat ganz Texas von einer Grenze zur anderen durchkämmt. Hat fast seinen gesamten Urlaub damit verbracht, Schlangenfarmen aufzusuchen, sich mit den Züchtern zu unterhalten. Und jetzt, vor einem Monat, rief er dann an und sagte, er glaube, die Richtige gefunden zu haben. Eine Mrs. Garcia, eine Tex-Mex-Lady. Na ja, mexikanischer Herkunft. Also. Ja, ja. Der gehöre eine Schlangenfarm bei Nogales. Das sind ungefähr 10 Stunden Fahrt von hier, wenn man einen Polizeiwagen nimmt und 140 Kilometer pro Stunde schafft. Bill versprach mir, mich doch zu erwarten. Eddie fuhr mit. Wir fuhren nachts und frühstückten mit Bill in einem Holiday Inn. Dann besuchten wir Mrs. Garcia. Einige von diesen Schlangenfarmen sind Touristenattraktionen. Aber diese hier, die war anders. Sie lag weit ab vom Highway, eine ganz kleine Klitsche. Aber die Dame hatte wahrhaftig ein paar eindrucksvolle Exemplare. Während wir dort waren, holte sie immer wieder riesige Klapperschlangen heraus und wickelte sie sich um Hals und Arme, lachend. Sie hatte fast nur Goldzähne. Zuerst hielt ich sie für einen Mann. Die war gebaut wie Pancho Villa und trug Cowboyhosen mit dem Reißverschluss vorn. Ja. Und auf einem Auge hatte sie den grauen Star und mit dem anderen konnte sie nicht mehr allzu viel sehen. Moment, das ist gar nicht so komisch. Bei der Identifizierung von Quinns Foto zögerte sie nicht einen Moment. Er sei entweder im Juni oder Juli 1970 gekommen, sagte sie. Die Roberts waren im September gestorben? Ja, genau, und habe einen jungen Mexikaner bei sich gehabt. Die beiden hätten einen kleinen Lieferwagen mit mexikanischem Nummernschild gefahren. Und Quinn war also dabei? Ja, ja. Sie selbst, berichtete sie, habe kein Wort mit Quinn gesprochen. Ihrer Aussage nach hat er überhaupt nichts gesagt, nur zugehört, wie sie mit dem Mexikaner verhandelte. Es sei nicht ihre Art, die Kunden nach Gründen für den Kauf ihrer Ware zu fragen, erklärte sie. Aber der Mexikaner habe ihr diese Informationen freiwillig gegeben. Er wolle ein 1000 ausgewachsene Klapperschlangen für ein religiöses Ritual. Das überraschte sie keineswegs. Die Leute kaufen oft Schlangen für religiöse Zwecke, sagte sie. Aber der Mexikaner verlangt eine Garantie dafür, dass die Schlangen einen Bullen von 10 Zentnern angreifen und töten könnten. Sie antwortete, ja, das sei durchaus möglich, vorausgesetzt, man injiziere ihnen eine Droge, ach ja, ein Amphetaminstimulans, bevor sie auf den Bullen angesetzt würden. Davon hast du schon erzählt. Sie zeigte ihm, wie man das macht, während Quinn zusah. Uns zeigte sie es ebenfalls. Und wie? Sie benutzte einen Stock, etwa von der doppelten Länge einer Reitgerte und biegsam wie eine Weidenrute. An einem Ende war eine Lederschlinge angebracht. Mit der Schlinge fing sie den Schlangenkopf ein, hob ihn hoch und stieß dem Tier die Injektionsnadel in den Körper. Sie ließ den Mexikaner ein paar Probeinjektionen ausführen. Er machte seine Sache gut, sagte sie. Hatte sie den Mexikaner zuvor schon mal gesehen? Nein, nein. Ich bat sie, ihn mir zu beschreiben. Und ihre Beschreibung passte auf praktisch jeden Grenzstadt-Mexikaner zwischen 20 und 30. Er bezahlte die Tiere, sie packte jede einzelne Schlange in einen eigenen Behälter und sie fuhren davon. Aber damit ist doch bewiesen, dass Quinn sie gekauft hat. Nein, er war doch nur dabei. Bezahlt hat ja der Mexikaner. Und noch etwas. Mrs. Garcia war eine sehr gefällige Dame. Allerdings nur, bis wir ihr die entscheidende Frage stellten, ob sie uns eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben würde, dass Robert Hawley Quinn einer der beiden Männer gewesen war, die ihr an einem bestimmten Sommertag im Jahre 1970 ein Dutzend Klapperschlangen abgekauft hatten. Da wurde sie plötzlich sehr sauer. Gar nichts würde sie unterschreiben, erwiderte sie. Ich erklärte ihr, dass mit diesen Schlangen zwei Menschen ermordet worden seien. Da hättest du mal ihr Gesicht sehen sollen. Sie ging ins Haus, verschloss die Türen und ließ die Rollläden herunter. Eine solche eidesstattliche Erklärung, die hätte juristisch für die eigentliche Tat sowieso nicht viel Gewicht gehabt. Wir hätten aber etwas gehabt, mit dem wir ihn konfrontieren konnten, einen Eröffnungszug. Höchstwahrscheinlich war es der Mexikaner, der die Schlangen in den Wagen der Roberts praktiziert hat. Quinn hat ihm natürlich den Auftrag gegeben. Weißt du was? Ich möchte wetten, der Mexikaner ist tot. Begraben draußen in der einsamen Prärie. Mit Komplimenten von Mr. Quinn. Aber Quinns Vorgeschichte, da muss es doch irgendwo einen Hinweis darauf geben, dass er zu krankhafter Gewalttätigkeit fähig ist. Oh ja, oh ja. Der Gentleman war mit Mord wohl vertraut. Das fing im Zweiten Weltkrieg an und ging im Frieden weiter. Die Quinns gehören zu den ältesten Familien hier. Da, dein Whisky. Ja, danke, Eddie, das ist sehr lieb. Bob Quinn ist der älteste von drei Brüdern. Jedem gehört ein Anteil an der BQ Ranch, aber er ist der Boss. Nein, seine Frau ist der Boss. Hm. Er hat seine Cousine ersten Grades geheiratet, Juanita Quinn. Ihre Mutter war spanischer Abstammung und sie besitzt das Temperament eines heißen Tamale. Ihr erstes Kind starb bei der Geburt und sie weigerte sich, ein zweites zu bekommen. Aber es ist allgemein bekannt, dass Bob Quinn dennoch Kinder hat. Von einer anderen Frau, in einer anderen Stadt. Ja. Er war ein Kriegsheld. Im Zweiten Weltkrieg Colonel bei der Marine. Er selbst spricht niemals darüber. Aber wenn man andere Leute hört, dann hat Bob Quinn im Alleingang mehr Japaner gekillt als die Bombe von Hiroshima. Ja. Aber gleich nach dem Krieg übte er sich ein bisschen in einer Art des Tötens, die nicht ganz so patriotisch war. Einmal spät am Abend rief er den Sheriff an, er möge zur BQ Ranch hinauskommen und zwei Leichen abholen. Er habe die beiden Männer beim Viehdiebstahl erwischt und erschossen, behauptete er. Das war seine Version und niemand hat sie angezweifelt, wenigstens nicht öffentlich. In Wirklichkeit aber waren diese beiden Männer keine Viehdiebe. Ja, sondern Glücksspieler aus Denver. Und Quinn schuldete ihnen einen Haufen Geld. Sie waren zur BQ Ranch rausgefahren, weil er sie angeblich bezahlen wollte. Aber sie kriegt nur eine Ladung Schrot. Hast du ihn jemals dazu vernommen? Also streng genommen habe ich ihn überhaupt nie vernommen. Erst seit Neuestem spreche ich öfter mit ihm. Aber in den 5 Jahren zuvor, die ich schon an dem Fall arbeite, habe ich ihn nie kennengelernt. Gesehen, ja. Ich wusste, wer er war. Aber jetzt sind Sie die dicksten Freunde, richtig? Eddie, Kumpel. Eddie. Oh, Jake, macht doch nur Spaß. Es ist aber nicht zum Spaßen. Für mich ist es eine wahre Tortur. Ich weiß. Tut mir leid. Ach. Ihn anzusehen, ihm zuzuhören, über seine dreckigen Witze zu lachen. Ich hasse ihn. Und er hasst mich. Komm. Und das wissen wir beide. Lass dich mit dem frischen Whisky beruhigen. Bleib doch sitzen, ja? Vielleicht sollte ich mal zu mir reden. Nein, bleib doch sitzen. Nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Bleib. Du warst vorhin mit Tom Henry und Oliver Jr. noch nicht fertig, deinen richtig, beiden Lautsprechern. Ja. Also, am Montagvormittag ist das OK-Café immer voll. Nach dem Wochenende kommt jeder mal kurz rein, um sich die letzten Neuigkeiten auftischen zu lassen. Ranger, Geschäftsleute, der Sheriff und seine Männer, Leute vom Gericht. Aber an diesem Montagmorgen, dem Montag nach dem Thanksgiving Day, quoll das Café über. Die Männer hockten aneinander fast auf dem Schoß und alle quasselten wie die Marktweiber. Na, du kannst dir vorstellen, worüber sie gequatscht haben. Tom Henry und Oliver Jager hatten ja das Wochenende damit verbracht, die Nachricht zu verbreiten und überall zu erzählen, der Mann vom State Bureau, dieser Jake Pepper, beschuldige Bob Quinn des Mordes. Ich saß in meiner Nische und tat, als würde ich nichts merken. Aber das half nichts. Ich konnte nicht übersehen, dass Bob Quinn höchstpersönlich hereinkam. Oh, man hörte förmlich, wie das gesamte Café den Atem anhielt. Er drückte sich neben den Sheriff in eine Nische. Der Sheriff umarmte ihn, lachte und stieß einen Cowboy-Jodler aus. Die meisten anderen ahmten ihn nach und schrien, Wuhuu, Bob, ha ja, Bob, ja, ja. Das OK-Café stand hundertprozentig hinter Bob Quinn. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich lynchen würden, bevor ich ihn verhaften konnte. Selbst wenn ich ihn mit tödlicher Gewissheit bewies, dass dieser Mann ein vielfacher Mörder war. Das stimmt. Bob Quinn hat die ganze Stadt auf seiner Seite. Das ist auch ein Grund, dass meine Schwester es nicht gern hört, wenn wir von ihm reden. Jake irrt sich, sagt sie, Mr. Quinn ist ein prächtiger Mensch. Ja, ja. Nach ihrer Theorie war Dr. Parson für diese Verbrechen verantwortlich, hat deswegen Selbstmord begangen. Tja, aber Dr. Parson war schon lange tot, als sie den Sarg bekam. Na ja, aber Mary Lee ist lieb, aber nicht allzu helle. Bitte, das tut mir leid, Didi, aber das ist nun mal so. Also, zurück zum OK-Café. Als ich gehen wollte, streckte der Sheriff die Hand aus und ergriff meinen Arm. Der sei ein unverschämter irischer Hund und ein Gauner ersten Ranges. Hey, Jake, sagte er, ich möchte Sie mit Bob Quinn bekannt machen. Bob, das ist Jake Pepper vom Bureau. Ich schüttelte Quinn die Hand. Quinn sagte, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sollen ja Schach spielen. Ich finde hier nicht allzu viele Partner. Wie wäre es, wenn wir uns mal zusammensetzen? Ich antwortete gewiss und er sagte, passt es Ihnen morgen? Kommen Sie doch so gegen fünf. Dann trinken wir was und spielen ein paar Partien. Ja, so fing es an. Am nächsten Nachmittag fuhr ich zur BQ Ranch. Wir spielten 2 Stunden. Der spielt besser als ich. Aber ich gewann doch so oft, dass die Sache interessant wurde. Der ist geschwätzig. Der redet über Gott und die Welt, Politik, Frauen, Sex, Forellenangel, Verdauung, seine Russlandreise, Rindvieh kontra Weizen, Reno-Huren kontra Las Vegas, die Börse, Geschlechtskrankheiten, Cornflakes kontra Weizenschrot, Geld kontra Diamanten, Todesstrafe. Oh, da ist er sehr dafür. Vollstreckt sich schließlich selbst. Ja, ja, der redet über alles, über alles. Nur nicht über das, was mich in dieser Stadt festhält. Meinst du, er spricht nicht über diesen Fall? Er spricht nicht nur nicht darüber, der tut ganz einfach, als existiere der Fall nicht. Ich spreche darüber, aber er reagiert nicht. Ich habe ihm die Fotos von Clem Anderson gezeigt. Ich hoffte, ihm durch den Schock eine Reaktion zu entlocken, irgendeine Bemerkung. Aber er richtet den Blick wieder auf das Schachbrett, macht einen Zug und erzählt einen schmutzigen Witz. Und so spielen Mr. Quinn und ich seit ein paar Monaten an mehreren Nachmittagen der Woche unser Spiel im Spiel. Übrigens war ich heute noch hin und du kommst mit. Ich? Ja, du. Ja, ich habe ihn heute Morgen angerufen. Er fragte lediglich, spielt der Schach? Doch, ja. Aber ich sehe lieber zu. Ein Holzscheit zerfiel. Ich weiß auch gar nicht, wo das... Das Knistern lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Kamin. Ich starrte in die singenden Flammen und fragte mich, warum er wohl Eddie verboten hatte, mir Mr. Quinn zu beschreiben, mir zu schildern, wie er aussah. Ich versuchte, ihn mir vorzustellen. Es gelang mir nicht. Vielmehr erinnerte ich mich an das Zitat von Mark Twain, das Jake mir vorgelesen hatte. Von allen Lebewesen der Schöpfung ist der Mensch das Verabscheuungswürdigste. Das Einzige, wirklich das Einzige, das bösartig ist. Weißt du? Er ist das einzige Lebewesen, das aus Vergnügen Schmerzen zufügt. Weißt du, es sind jetzt fast 5 Monate. Hm? Ist doch ziemlich lange für ihn. Gewöhnlich wartet er nicht so lange. Na, was soll denn das nun wieder heißen, Eddie? Mein Sarg. Es sind beinahe 5 Monate. Und wie ich schon gesagt habe, gewöhnlich Eddie, wartet er nicht so lange. Ich bin hier. Dir wird nichts passieren. Natürlich, Jake. Ich frage mich, was mit Oliver Jager wird. Ich frage mich, wann der seinen Sarg bekommt. Ach. Stell dir doch mal vor, Olivers Posthalter. Er sortiert die Post und, naja, vorläufig bestimmt noch nicht. Warum nicht? Weil mein Sarg noch leer ist. Thank you. Als wir losfuhren, war es nach 5. Die Luft war still, schneefrei, schimmerte in der letzten Glut eines Sonnenuntergangs und den ersten bleichen Strahlen eines Mondaufgangs. Der Vollmond rollte am Horizont dahin wie ein rundes weißes Rad oder wie eine Maske. Eine gesichtslose, drohende Maske, die durch die Wagenfenster zu uns hereinspähte. Am Ende der Main Street, kurz bevor die Stadt in die Prärie übergeht, Dina, deutete Jake auf eine Tankstelle. Tom Henry. Tom Henry, Eddie, Oliver Jager. Vom einstigen Flussausschuss sind nur noch diese drei übrig. Ich sagte vorhin, Tom Henry sei verrückt, das ist er auch. Aber er hat Glück. Er hat anders gestimmt als die anderen. Dadurch schwebt er nicht in Gefahr. Kein Sarg für Tom Henry. Ein Sarg für Demetrius. Was sagst du? Der wörtliche Titel eines Buches von Harry Gambler, ein Thriller. Was, ein Roman? Ja. Wieso? Liest du tatsächlich solchen Mist? Graham Greene war ein erstklassiger Schriftsteller, bis der Vatikan ihn sich schnappte. Von da an schrieb er nie wieder so was Gutes wie Am Abgrund des Lebens. Ich mag Agatha Christie, ich lieb sie geradezu. Und Raymond Chandler ist ein großartiger Stilist, ein Poet, selbst wenn seine Plots chaotisch sind. Na Mist, diese Burschen sind doch bloß Träumer. Hocken an ihrer Schreibmaschine und wichsen sich geistig einen ab, wer nicht. Also kein Sarg für Tom Henry? Nein. Und was ist mit Oliver Jager? Ja, der kriegt einen. Eines Morgens wird er im Postamt rumschlurfen, die eingegangenen Postsäcke leeren. Und da ist er dann, in einer braunen Schachtel mit seinem Namen drauf. Trotz der Verwandtschaft, obwohl er Bob Quinn ständig mit einem Heiligenschein versieht. St. Robert wird ihn niemals mit ein paar Ave Marias davonkommen lassen. Nicht, wie ich unseren St. Robert kenne. Vermutlich hat er bereits mit seinem Schnitzmesser herumgewerkelt, einen gewissen kleinen Gegenstand fabriziert und Oliver Checkes Foto hineingelegt. Die Scheinwerfer an. Das bedeutet, dass Eddie sterben wird. Aber verdammt nochmal, nein. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich habe eine Mauer um Eddie gebaut. Ich habe ihr ein 38er Detective Special gegeben und ihr gezeigt, wie man damit umgeht. Sie trifft einen Mann auf 100 Meter genau zwischen die Augen. Sie hat Karate gelernt und kann mit einem Handkantenschlag ein Brett spalten. Eddie ist gescheit. Sie wird sich nicht hereinlegen lassen. Und außerdem bin ich ja da. Ich gebe auf sie Acht. Ich gebe auf Quinn Acht. Und andere tun das ebenfalls. Wenn du glaubst, dass Oliver Jagers Schicksal besiegelt ist, warum bist du dann so sicher, dass Eddie davon kommt? Dass sie verschont bleibt. Falls Quinn sich treu ist, muss er doch Eddie beseitigen, von der Bildfläche verschwinden lassen, bevor er den letzten Schritt seines Plans in Angriff nimmt und seinem Cousin zweiten Grades und standfesten Verteidiger, dem hiesigen Posthalter, ein Geschenk schicken kann. So, sag doch was. Gut. Dein Schweigen gibt mir auch recht. Ich weiß jedenfalls, dass Eddie eine Weltreise schon gemacht hat und dass es für eine zweite langsam Zeit wird. Aber sie kann nicht fort, jetzt nicht. So. Sie scheint mir aber nicht zum Selbstmord geneigt. Also da ist erstens die Schule, vor Juni gibt es keine Ferien. Jake, mein Gott, wie kannst du über sowas von der Schule reden? Also gut, wir haben darüber gesprochen, dass sie mit Marilie eine lange Kreuzfahrt machen soll, aber sie will nicht. Der Hai braucht einen Köder, hat sie gesagt. Hat sie das gesagt? Hat sie gesagt. Wenn wir den Hai fangen wollen, muss der Köder in greifbarer Nähe sein. Ach, Eddie ist also ein Lockvogel. Zicklein ist darauf wartet, dass der Tiger zuschlägt. Also mir gefällt das nicht, wie du das formulierst. Wie würdest du es denn formulieren? Okay. Quinn hat es auf Eddie abgesehen, das stimmt. Er wird Wort halten. Und dabei werden wir ihn festnageln, bei dem Versuch. Wir schnappen ihn uns, so wie der Vorhang oben ist und alle Scheinwerfer brennen. Das ist ein gewisses Risiko, gewiss. Aber das müssen wir eben eingehen, weil... Na ja, verdammt, um ehrlich zu sein. Weil das wahrscheinlich die einzige Chance ist, die wir jemals bekommen werden. Ich mag Eddie. Die ist sehr natürlich und dennoch irgendwie geheimnisvoll. Ich frage mich, warum sie nie geheiratet hat. Behalte dies jetzt bitte für dich. Eddie wird bald mich heiraten. warten. Nächsten Sommer, wenn ich Urlaub nehme. Wir haben es noch niemandem gesagt, nur Marilly. Begreifst du jetzt? Eddie ist in Sicherheit. Nächsten Sommer, in einer Ewigkeit. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas zustößt. Ich liebe sie. Ich werde sie heiraten. Ich gratuliere. Das ist großartig. Bald darauf begrenzte ein imposanter Stacheldraht. Ich werde sehr glücklich werden. Ähnlich wie die hohen Zäune eines Konzentrationslagers zu beiden Seiten die Straße. Er markierte die Grenze der BQ Ranch. 10.000 Morgen oder so. Ich öffnete das Fenster und ließ einen Schwall eisiger Luft herein. Sie roch würzig nach neuem Schnee und altem süßem Heu. Da sind wir, sagte Jake, als wir den Highway verließen und durch ein offenstehendes Holztor fuhren. Am Eingang beleuchteten unsere Scheinwerfer ein hübsch beschriftetes Schild, BQ Ranch, Eigentümer R.H. Quinn. Unter den Namen des Besitzers waren zwei gekreuzte Tomahawks gemalt. Man fragte sich, ob es das Zeichen der Ranch oder das Familienwappen war. Wie dem auch sei, ein bedrohliches Paar Tomahawks wirkte hier durchaus angebracht. Der Weg war schmal, von kahlen Bäumen gesäumt und bis auf wenige glitzernde Tieraugen zwischen den Silhouetten der Äste dunkel. Wir kamen über eine Brücke. Ich hörte das Geräusch von Wasser, ein tiefes, fließendes Rauschen. Zuweilen unheimlich still, dann unvermittelt aufschäumend mit der gebrochenen Musik von Wasserfällen, Kaskaden. Der Blue River. Der Weg wurde breiter. Wir kamen jetzt an Bungalows vorbei, die von Lampen beleuchtet wurden und vom Lärm vieler Fernsehstimmen vibrierten. Die Unterkünfte der Rancharbeiter. Vor uns, in würdevoller Abgeschiedenheit, lag das Haupthaus, Mr. Quinns Villa. Es war ein großer, weißer, zweistöckiger Holzbau mit überdachter Veranda, welche die gesamte Frontseite einnahm. Es wirkte verlassen, denn alle Fenster waren dunkel. Jake drückte auf die Hupe. Und sofort, der Begrüßungsfanfare einer Trompete gleich, überschwemmte helles Flutlicht die Veranda. In den Fenstern des Erdgeschosses strahlten Lampen auf. Die Haustür wurde geöffnet. Ein Mann trat heraus, um uns zu begrüßen. Meine erste Begegnung mit dem Besitzer der BQ Ranch löste das Rätsel, warum Jake nicht gewollt hatte, dass Eddie ihn mir beschrieb, keineswegs. Obwohl er ein Mann war, der nirgends unbeachtet geblieben wäre, war seine äußere Erscheinung nicht allzu ungewöhnlich. Und dennoch machte mich sein Anblick stutzig. Irgendwie kannte ich Mr. Quinn. Ich war fest davon überzeugt und hätte bei meinem Leben schwören können, dass ich Robert Hawley Quinn irgendwo und zweifellos vor langer Zeit schon einmal begegnet war. Er trug teure, hochhackige Stiefel, aber selbst ohne sie maß der Mann über 1,80. Und hätte er sich gerade gehalten, statt die Schultern hängen zu lassen, hätte er eine gute, hochgewachsene Figur gehabt. Seine Arme waren lang, affenartig. Die Hände baumelten in Höhe der Knie. Die Finger waren lang, geschickt, seltsam aristokratisch. Quinns Gesicht war breit, aber hager, hohlwangig, wettergegerbt. Haarbüschel sprossen ihm aus Nasenlöchern und Ohren. Er trug eine schmal gefasste Brille. Und diese professorale Brille und die hinter den dicken Gläsern lauernden grauen Augen verrieten ihn. Es waren wache Augen, misstrauisch, intelligent, funkelnd vor Bösartigkeit, selbstgefällig und überlegen. Er hatte ein gastfreundliches, trügerisch gönnerhaftes Lachen und eine ebensolche Stimme. Aber er war kein Heuchler. Er war ein Idealist, ein Macher. Er stellte sich Aufgaben und diese Aufgaben waren sein Kreuz, seine Religion, seine Identität. Nein, kein Heuchler. Hallo, Jake. Ein Fanatiker. Hast du eine gute Kondition mitgebracht? Bin heute in Spiellaune. Klar, mach vorher immer Lauftraining. Das hier, das ist mein Freund. Frisch aus New York, weiß schon. Erreichte Jake seine lange, schmale Rechte, Mit der linken pflügte er sich durch die dichte, grau-weiße Nebel. Ich hatte schon Sorge, Sie lassen mich sitzen. Aber ich habe zu Juanita gesagt, Schatz, habe ich zu ihr gesagt, der Kerl kneift bestimmt. Wegen dem Schnee. Was, das nennen Sie Schnee? Naja, war nur ein Witz, Jake. Sie sollten mal sehen, wie viel Schnee wir manchmal haben. So tief im Süden? Ja, damals, 1952. Da konnten wir eine ganze Woche lang nur aus dem Haus, wenn wir durchs Dachfenster kletterten. 100 Stück Vieh habe ich verloren. Von der besten Sorte. Ja, ja. Ich kann Ihnen sagen, das waren Zeiten. Also, Sir, Sie spielen Schach? Ungefähr so, wie ich Französisch spreche. Un peu. Ja, ja, ich weiß. Sie sind der Stadtfrack, der uns Bauerntömpel das Fell über die Ohren zieht. Nein, nein. Ich wette, Sie könnten gegen Jake und mich gleichzeitig spielen und uns mit verbundenen Augen schlagen. Ich habe mehr zugeschaut als gespielt. Ja, hey, Jake, Ihr Freund macht sich klein, damit ich ihn unterschätze. Ja, kommen Sie, hier durch. Jake kennt schon den Wir folgten ihm durch einen breiten, hohen Flur in einen riesigen Raum, eine Kathedrale voll mächtiger, schwerer spanischer Möbel, Schränke, Stühle, Tische und Barockspiegel von Proportionen, die der weitläufigen Umgebung angepasst waren. Der Fußboden war mit ziegelroten mexikanischen Fliesen belegt und mit Navajo-Teppichen übersät. Eine ganze Wand bestand aus unregelmäßig behauenen Granitblöcken. Und diese höhlengleiche Granitwand barg einen Kamin, der so groß war, dass man ein ganzes Ochsengespann darin hätte braten können. Dementsprechend fiel das hübsche Feuerchen darin so wenig ins Auge wie ein einzelner Zweig in einem Wald. Die Person jedoch, die vor diesem Kamin saß, war alles andere als unauffällig. So, da wären wir. Darf ich gerade? Das ist Juanita, meine Frau. Hallo, Ma'am. Aus New York, Juanita. Bringt ein bisschen Kultur in unsere Welt. Quinn machte mich mit ihr bekannt. Sie nickte, ließ sich aber nicht vom Fernsehschirm ablenken. Der Apparat lief mit abgeschaltetem Ton. Sie betrachtete die verrückten Gesten stummer Bilder, irgendeine sichtbar lärmende Spielshow. Der Sessel, in dem sie saß, hätte einst den Thronsaal eines iberischen Schlosses zieren können. Sie teilte ihn mit einer gelben Gitarre, die auf ihrem Schoß lag. Also, Jake, ran ans Schachbrett. Ach, gönnt einem nicht die geringste Verschnaufpause. Teil der Strategie. Sie kommen später dran, junger Mann. So jung nun auch wieder nicht. Aus meiner Sicht schon. Jake und unser Gastgeber nahmen an einem Tisch mit einem herrlichen Schachspiel aus Ebenholz und Elfenbein Platz. Links oder rechts? Rechts. Weiß. Oh, oh. Sie fangen an. Oh, schlimm. Immer wenn ich anfange, verliere ich auch. Mit sowas will er mich nur einlullen, junger Mann. Spiel mir ein bisschen Resignation vor und setz mich dann matt. Da gleichen wir uns. Ja, richtig. Da gleichen Sie sich. Ja, und wie war es beim letzten Mal? Hm? Ja, Sie sollen nicht reden, Sie sollen ziehen. Ich sah der Eröffnung einer Partie zu, lauschte ihrem lässigen Wortgeplänkel und es war seltsam. Eddie hatte recht. Sie wirkten wie zwei richtige Kumpel. So. Einträchtig wie zwei Erbsen in deiner Schuhe. Da haben Sie was zum Kauen. Ah. Merkwürdiger Öffnungszug. Mit dem Turmbauern. Nur um gleich an die schweren Waffen zu kommen. Das macht auch nicht mal einen Anfänger. Hm? Und Sie sind keiner. Ihnen ist doch nur mit Überraschungen beizukommen, ne? Schon wieder so ein Trick. Wer weiß, welche Falle Sie mir da stellen. Doch schließlich kehrte ich zum Kamin zurück, fest entschlossen, die schweigsame Juanita ein wenig auszuforschen. Ich suchte nach einem Gesprächsthema. Die Gitarre. Sie sah mich an. Ihr Haar, in der Mitte gescheitelt und zu schwarz, um echt zu sein, lag glatt um ihren schmalen Kopf. Ihr Gesicht glich einer Faust. Die winzigen Züge waren dicht zusammengedrängt. Der Kopf schien zu groß für ihren Körper. Sie war nicht dick, aber sie wog mehr, als gut für sie war. Und dieses Übergewicht verteilte sich hauptsächlich auf Busen und Bauch. Aber sie hatte schlanke, schön geformte Beine. Und sie trug sehr hübsch mit Perlen bestickte Indianermokassins. Ihre Aufmerksamkeit galt wieder dem Fernsehen. Ich überlege gerade, warum sehen Sie ohne Ton? Hm? Warum Sie ohne Ton sehen? Sollte dem Bauern schlucken, ne? Tja, man muss immer richtig opfern. Jake, der alte Gauner. Trinken Sie Tequila? Also, in Palm Springs gibt es eine kleine Kneipe. Da machen sie fantastische Margaritas. Man trinkt den Tequila pur, ohne Zitrone, ohne Salz. Mhm. Pur. Möchten Sie einen? Aber sicher. Ich auch. Aber leider haben wir keinen im Haus. Wir dürfen keinen im Haus haben. Jetzt werde ich ihn nämlich trinken. Meine Leber würde schrumpfen und dann aus. Die Sie aus der Klemme bringen? Nein, mein Chick. Schauen Sie sich mal jetzt meine Feinde an. Schach. Jeden Abend getrunken. Jeden Abend habe ich eine Flasche Tequila getrunken. Bin zu Bett gegangen, habe geschlafen wie ein Baby. Ich war keinen einzigen Tag krank. Ich sah gut aus. Ich fühlte mich wohl. Ich schlief gut. Jetzt ist das anders. Jetzt habe ich eine Erkältung nach der anderen. Kopfschmerzen, Arthritis und des Nachts mache ich kein Auge zu. Alles nur, weil der Doktor gesagt hat, ich müsste aufhören, Tequila zu trinken. Aber keine voreiligen Schlüsse. Ich bin keine Säuferin. Meinetwegen könnte man den ganzen Wein und Whisky von der Welt nehmen, den Gran Canyon schütten. Einzig den Tequila mag ich so gern. Den dunkelgelben. Den mag ich am liebsten. Im Fernseher? Sie fragen, warum ich den Ton abgestellt habe. Ja. Den Ton stelle ich nur an, um den Wetterbericht zu hören. Sonst sehe ich einfach nur zu und male mir aus, was gesprochen wird. Wenn ich wirklich zuhöre, schlafe ich sofort ein. Ja, doch mir was vorzustellen, das hält mich wach und ich muss wach bleiben, wenigstens bis Mitternacht, sonst würde ich überhaupt keinen Schlaf mehr finden. Wo wohnen Sie? Meist in New York. Ja, ja. Sagt mir man ja schon. Wir sind früher allein bis 2 Jahre nach New York gefahren, aber jetzt würde es mir keinen Spaß mehr machen. Mir macht überhaupt nichts mehr Spaß. Mein Mann sagt, Sie sind ein alter Freund von Jake Pepper. Ja, ich kenne ihn seit 10 Jahren. Warum glaubt er, mein Mann habe was mit dieser Sache zu tun? Mit dieser Sache? Ja, also, warum glaubt Jake Pepper, mein Mann hätte damit zu tun? Glaubt Jake wirklich, dass ihr Mann damit zu tun hat? Was sagen die Leute? Meine Schwester hat es mir erzählt. Was glauben Sie? Ach, Jake, tut mir leid. Muss sehr einsam sein. Er irrt sich. Er ist überhaupt nichts los. Er müsste das Ganze vergessen. Er sollte abreisen. Naja, wer weiß. Oder große Sprünge machen und dann die Details vergessen. Schach. Ich nicht. Wenigen Figuren spielt sich's leichter. Schach. Diesmal lasse ich ihn nicht auf Remi spielen. Ja, noch habe ich ein bisschen Platz, nicht? Schach. Den König treibe ich mir in die Ecke. Ich hab's ja gleich gewusst, wenn ich anfange. Mann, Schluss aus. Kein Mauseloch mehr offen. Mistkerl. Sie dachten wohl, Sie hätten mich in der Falle. Ja. Aber sobald Sie mit Ihrer Königin gezogen hatten, da hieß es heißes Bier und Pferdepisse für den großen Pepper. Hinter uns am Schachtisch war Unruhe entstanden. Quinn, der einen Sieg über Jake feierte, gratulierte sich lautstark selbst. Jetzt sind Sie dran, junger Mann. Ich brauche eine Partie. Eine bona fide Herausforderung. Der alte Pepper kann mir hier nicht das Wasser reichen. Sein rauer Bariton dröhnte mit dem Brio eines Opernstars durch den gewölbten Raum. Ist halb so gut, wie Sie glauben. Ah, keine Ausreden. Nein, wirklich nicht. Außerdem möchte Jake doch sicherlich erst eine Revanche. Sie kann ein andermal haben. Sie aber sind nicht so oft hier. Ich wollte mich entschuldigen, denn die Vorstellung einer Schachpartie mit Quinn wirkte auf mich sowohl einschüchternd als auch ermüdend. Nun mach doch schon, zier dich nicht. Sie entschuldigen, Ma'am. Gehen Sie nur. Ich habe ja den Fernseher. Ja, als Jake mir winkte, aufstand und mir seinen Stuhl anbot, gab ich nach. Überließ Juanita Quinn dem stummen Flackern ihres Fernsehschirms und setzte mich zu ihrem Mann. Mein Stuhl. Es war ein Verliererplatz, aber... Nicht immer. Heute war Jake nicht ganz bei der Sache, stimmt, Jake? Nein. Der Bessere hat gewonnen. Hat er nicht gute Manieren, junger Mann? Ja. Na, kommen Sie. Ich lasse Ihnen weiß. Ob das ein Vorteil ist? Jake stellte sich hinter mich, eine ermutigende Rückenstärkung. Sehen Sie, Jake? Ihr Freund ist vernünftig und zieht den Königsbauern. Eher konventionell, würde ich sagen. Erprobte Wege bergen wenigstens keine großen Risiken. Ja, Jack. Die Krauts sind schon gut. Leica. Flex. Aber Quint hat mich aufgrund meines Zögerns, meiner Unentschlossenheit bei den ersten Zügen als leichte Beute ab und nahm den Faden eines Gesprächs wieder auf, das er irgendwann einmal mit Jake begonnen hatte, anscheinend über Kameras und Fotografieren. Ich spürte, wie Jakes Finger eindringlich meine Schulter pressten, was ich als Aufforderung auslegte, das Thema weiter zu verfolgen. Krautkameras. Aber die Japse machen den Deutschen die Hölle heiß. Ich habe mir eine neue japanische gekauft. Nicht größer als ein Kartenspiel. Die macht 500 Aufnahmen mit einem einzigen Film. Die Kamera kenne ich. Hab viel mit Fotografen zu tun und gesehen, dass einige sie benutzen. Richard Aft, ein Freund von mir, hat auch eine. Er sagt aber, sie sei nicht gut. Ehrlich gesagt, ich habe meine noch nicht ausprobiert. Hoffentlich hat Ihr Freund nicht recht. Für das, was mich dieses Spielzeug gekostet hat, hätte ich einen Preisbullen kaufen können. Ist das Ihr Hobby? Muss fotografieren? Ach, wissen Sie, das kommt und geht. Von Zeit zu Zeit. Angefangen habe ich, weil ich es satt hatte, sogenannte Profis dafür zu bezahlen, dass sie Fotos von meinen preisgekrönten Rindern machten. Fotos, die ich brauche, um sie den verschiedenen Züchtern und Käufern zu schicken. Ich dachte mir, das kannst du genauso gut. Und Geld sparen konnte ich nebenbei auch damit. Machen Sie auch Porträtaufnahmen? Porträtaufnahmen? Von Menschen. Ich würde sie nicht gerade als Porträtaufnahmen bezeichnen. Schnappschüsse vielleicht. Außer den Fotos von den Rindern mache ich meist Naturaufnahmen. Landschaften, Gewitter. Die Jahreszeiten hier auf der Ranch. Den Weizen, wenn er grün ist und dann, wenn er goldgelb ist. Einen Fluss. Ich habe ein paar fabelhafte Bilder von meinem Fluss bei Hochwasser. Dann machen Sie sicher auch viele Farbfotos. Ja. Deswegen entwickle ich meine Bilder auch selbst. Ach. Wenn man sie ins Labor schickt, weiß man uns Verrecken nicht, was man zurückkriegt. Sie haben eine Dunkelkammer. Wenn man es so bezeichnen will. Pop. Nichts Großartiges. Erinnern Sie sich an die Fotos, von denen ich Ihnen erzählt habe? An diese Sargfotos? Die wurden mit einer lichtstarken Kamera gemacht. Mit einer Leica. Also meine war es nicht. Meine alte Leica habe ich im tiefsten Afrika verloren. Irgendein Nigger hat sie mir gestohlen. Hey, mein Lieber. Verdammt, sehen Sie hier, Jake. Ihr Freund hätte mich beinahe Schachmatt gesetzt. Beinahe. Einer Instinkt. Ohne Plan und Absicht. Ja. Will mich doch lieber konzentrieren. Es stimmte. So. Erstmal unter die Röcke der Dame geflüchtet. Ja, kann ich Ihnen kaum folgen? Dank der unterbewussten Wiederbelebung meines Könnens hatte ich meine Elfenbeinarmee mit beträchtlicher, wenn auch rein instinktiver Kompetenz geführt und es tatsächlich geschafft, Quints König in eine gefährliche Position zu manövrieren. In gewissem Sinne bedauerte ich meinen Erfolg, denn Quinn benutzte ihn dazu, Jakes Fragen auszuweichen, von dem plötzlich so heiklen Thema des Fotografierens wieder aufs Schachspiel zurückzukommen. Andererseits war ich freudig erregt. Wenn ich jetzt keinen Fehler mehr machte, konnte ich durchaus gewinnen. Quinn kratzte sich am Kinn, die grauen Augen konzentrierten sich auf die schwierige Aufgabe, seinen König zu retten. Nehme ich erst mal mit. Jetzt sieht die Sache schon besser aus. Graue, misstrauische, vor Bösartigkeit funkelnde Augen. Woher kannte ich ihn? Dumpf in mir saß die Erinnerung an ein beunruhigendes gemeinsames Erlebnis. An ein so bedrohliches Abenteuer, das mein Gedächtnis es gnädigerweise verdrängt hatte. Und plötzlich stieg diese Erinnerung an die Oberfläche. Meine Gedanken wurden das Opfer einer Zeitverschiebung, waren betäubt von Ereignissen, die fast ein halbes Jahrhundert geschlafen hatten. Mir fiel wieder ein, wo und unter welchen Umständen ich Mr. Quinn früher schon einmal begegnet war. Ich kannte ihn. Wenn nicht ihn, so doch sein Gegenstück. Wenn Sie nicht aufpassen, stehen Sie bald nackt da. Schach. Meine Spielkonzentration war dahin. Das Schachbrett vor meinen Augen verschwommen. Ein lautes Lachen, eine Explosion wie ein Kanonenschuss riss mich aus meinen Grübeleien. Schachmatt! Oh, verdammt nochmal, Bob. Der war nur höflich. Der hat Sie gewinnen lassen. Ja, was ist, Jake? Wollen Sie noch einen Dollar verlieren? Also heute Abend nicht mehr. Wir fahren morgen früh nach Denver. Komm, ja. Mein Freund muss seine Maschine kriegen. Schade. Hätte auch Ihnen noch gerne eine Revanche geboten. Vielleicht ein andermal. Ja. Das war aber kein langer Besuch. Kommen Sie bald wieder. Wenn ich mal wieder in der Gegend bin, gerne. Dann kommen Sie im Sommer. Dann nehme ich Sie mit zum Forellenangeln. Ist aber auch nicht mehr das, was es mal war. Früher konnte ich mich darauf verlassen, dass ich beim ersten Auswerfen eine sechspfündige Regenbogenforelle erwischte. Ja, das war, bevor Sie meinen Fluss ruiniert haben. Tja, dann will ich Sie mal zu Ihrem Wagen bringen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau. Ja, sie schläft. Eingenickt vom Fernseher. Stumme Bilder haben bestimmt was Hypnotisches. Also dann. Hat mich gefreut, junger Mann. Ich danke Ihnen. Sie sehe ich doch hoffentlich bald wieder, Jake. An jedem freien Nachmittag, wie immer. Das Spiel mit Ihnen ist mir zur lieben Gewohnheit geworden. Und Gewohnheiten gebe ich nicht gerne auf. Sie gewinnen zu oft, deswegen. Fahren Sie vorsichtig. Mit deiner Hilfe habe ich jedenfalls eines erfahren. Ich weiß jetzt, dass er diese Fotos selber entwickelt hat. Ja. Aber sag mal, warum wolltest du nicht, dass Eddie mir beschreibt, wie er aussieht? Ja, das hätte vielleicht deinen ersten Eindruck beeinflusst. Ich wollte, dass du ihn unvoreingenommen siehst und mir erzählst, was du gesehen hast. Nun, ich sah einen Mann, den ich früher schon einmal gesehen habe. Quinn? Nein, nicht Quinn, aber jemanden, der so aussieht wie er. Seinen Zwillingsbruder. Also drück dich bitte verständlich aus. Das ist eine lange, verworrene Geschichte. Na, wenn sie mir weiterhilft, dann schieß doch los. Weiß nicht, es wird dir vielleicht ein bisschen metaphysisch vorkommen. Lass doch erst mal hören, lass doch hören. Nun, ich war 5. Lebte bei Verwandten in einem kleinen Ort in Alabama. Auch zu dieser Stadt gehört ein Fluss, ein träger, schlammiger Fluss, der mich abstieß, denn er wimmelte von Wassermokassinschlangen und bärtigen Katzenwelsen. So sehr ich auch ihre grimmigen Mäuler verabscheute, so liebte ich doch gefangene Katzenwelse, gebraten und schön ketchuptriefend. Wir hatten zu Hause eine Köchin, die sie häufig auf den Tisch brachte, Lucy Joy. Sie war eine kräftige Schwarze, zurückhaltend, im Gegensatz zu ihrem Namen sehr ernst. Sie schien nur von einem Sonntag zum anderen zu leben, um dann im Chor der Kirche mitzusingen. Tja. Eines Tages jedoch bemerkte ich, dass eine auffallende Veränderung mit Lucy Joy vorgegangen war. Als ich einmal in der Küche mit ihr allein war, erzählte sie mir von einem gewissen Reverend Bobby Joe Snow und schilderte ihn mit einer Erregung, die meine Fantasie anregte. Er sei ein Wundertäter, ein berühmter Evangelist und werde schon bald in der folgenden Woche bereits hierher in diese Stadt kommen, zu predigen, zu taufen und Seelen zu retten. Ich flehte Lucy an, mich mitzunehmen, und sie versprach es mir lächelnd. In Wirklichkeit war es für sie sogar unerlässlich, dass ich mitkam, denn Reverend Snow war ein Weißer. Sein Publikum hielt es mit der Rassentrennung. Und Lucy hatte sich ausgerechnet, dass sie nur Zugang haben würde, wenn sie einen kleinen weißen Jungen mitbrächte, der sich von ihm taufen ließ. Was? Selbstverständlich verriet mir Lucy nicht, welches Ereignis mir. Ja, was hat das alles mit Quinn zu tun? Na, siehst du, jetzt wirst du schon ungeduldig. Ja, komm einfach zum Punkt, ja. Geht leider nur über den langen Umweg einer komplizierten Geschichte. Also gut, dann mach weiter, mach bitte weiter. Gut. Ja, als wir uns in der folgenden Woche zum Freiluftgottesdienst des Reverend aufmachten, stellte ich mir lediglich vor, wie dramatisch es sein würde, dabei zu sein, wenn ein heiliger, vom Himmel gesandter Mann den Blinden wieder zum Sehen und den Lahmen wieder zum Gehen verhalf. Als es mir jedoch klar wurde, dass wir Kurs auf den Fluss nahmen, da wurde mir unbehaglich zumute. Nachdem wir dort angekommen waren und ich hunderte von Menschen am Ufer versammelt sah, Landvolk, weißes, hinterwäldlerisches Gesindel, es mit den Füßen stampfte und brüllte, zögerte ich. Lucy war wütend. Sie zerrte mich zum Fluss und die Menge teilte sich, um Platz für uns zu machen. Ich wehrte mich, bis wir das Ufer erreichten. Dann hielt ich inne, zum Schweigen gebracht von dem Anblick, der sich mir bot. Der Weißgekleidete hielt ein nach hinten gebeugtes junges Mädchen. Er zitierte die Heilige Schrift, um das Mädchen dann rasch unter Wasser zu drücken und sofort wieder aufzuholen. Kreischend, weinend stolperte es an Land. Jetzt griffen die affenähnlichen Arme des Reverend nach mir. Ich biss Lucy in die Hand, entwand mich ihrem Griff. Aber ein junger Weißer packte mich und zog mich ins Wasser. Ich schloss die Augen. Ich roch das Jesushaar, spürte die Arme des Reverend, die mich in die Schwärze hinabdrückten und erst Stunden später wieder, so schien mir, ans Sonnenlicht hoben. Ich machte die Augen auf und blickte in seine grauen Wahnsinnsaugen. Sein Gesicht, breit, aber hager, kam näher und küsste mich auf den Mund. An diesem Punkt meiner Erinnerung war ich gerade angelangt, als Quinn sein triumphierendes Schachmatt in den Raum drückte. Ja, und weiter. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Der Kuss löste sich auf. Das Gesicht des Reverend entfernte sich und wich einem praktisch identischen, dem von Quinn. Es war also in Alabama gewesen, vor ungefähr 50 Jahren, dass ich Mr. Quinn zum ersten Mal gesehen habe. Zumindest sein Ebenbild. Bobby Joe Snow, Evangelist. Also entschuldige, ich bin vielleicht ein bisschen langsam, aber ich kapiere immer noch nicht. Die Ähnlichkeit zwischen Quinn und diesem Reverend Snow, das wurde mir vorhin klar. Beim Blick in Quinns Augen. Ach, das ist mir alles zu emotionsgeladen. Du liest so viele Romane. Du warst gewarnt. Und bist jetzt enttäuscht. Ja, das bin ich. Mit sowas weiß ich doch nichts anzufangen. Ich hatte vernünftige Wahrnehmungen von dir erwartet. Pragmatische Erkenntnisse, die aber mir Klarheit über Quinns Charakter verschaffen, über die Motivation dieses Mannes. Quinn ist ein fanatischer Eiferer. Besessen von seinen Ideen wie von einer göttlichen Mission. Das ist der Zusammenhang, den ich sehe. Da liegt die Triebfeder für sein Handeln. Er ist ein Messias mit einer Sendung. Also mit anderen Worten, Bob Quinn hält sich tatsächlich für Gott, den Allmächtigen. Er hält sich nicht nur dafür, er weiß, dass er Gott ist. Hast du noch irgendwelche Zweifel? Nein. Quinn ist der Mann, der die Särge schnitzt. Und eines Tages, bald schon, er wird er seinen eigenen schnitzen. Oder ich will nicht Jake Pepper heißen. Während der nächsten paar Monate rief ich Jake mindestens einmal pro Woche an. Gewöhnlich am Sonntag, wenn er bei Eddie war, weil ich dann gleich mit beiden sprechen konnte. Jake eröffnete das Gespräch meist mit den Worten: Tut mir leid, Partner, nichts Neues. Eines Sonntags aber berichtete Jake, er und Eddie hätten das Hochzeitsdatum festgesetzt, den 10. August. Und Eddie sagte, wir hoffen, dass sie auch kommen können. Ich versprach es, obwohl sich das Datum mit einer dreiwöchigen Europareise überschnitt. Nun ja, ich würde mit den Terminen eben ein bisschen jonglieren. Zum Schluss war es jedoch das Brautpaar, das den Termin ändern musste. Denn der Beamte vom State Bureau, der Jake ablösen sollte, solange er auf Hochzeitsreise war, nach Honolulu, bekam eine Hepatitis. Und die Hochzeit wurde auf den 1. September verschoben. So ein Pech, sagte ich zu Eddie. Aber bis dahin bin ich bestimmt wieder zurück. Ich werde kommen. Also flog ich Anfang August mit der Swiss Air in die Schweiz und verbummelte mehrere Wochen in einem Alpendorf mit Sonnenbädern im ewigen Schnee. Ich schlief, ich aß, ich las den ganzen Proust noch einmal. Was ungefähr so ist wie das Eintauchen in eine Flutwelle, Ziel unbekannt. Doch meine Gedanken kreisten nur zu oft um Mr. Quinn. Gelegentlich, wenn ich schlief, klopfte er an die Tür und trat in meine Träume. Manchmal als er selbst, mit funkelnden grauen Augen hinter den Brillengläsern, hier und da jedoch auch in Gestalt des weißumwallten Reverend Snow. Handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Die Rollen und ihre Sprecher: Truman Capote, Peter Leek, Jake Pepper, Herbert Fleischmann, Adelaide Mason, Vita Pohl, Robert Hawley Quinn, Friedrich Schütter, Juanita Quinn, Ingeborg Engelmann. Ton: Christel Gebhardt und Walter Joost. Funkfassung und Regie: Horst H. Vollmer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.